Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Berg Dusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuze-Ideologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung. Sie würdigten darin die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung der Partei der Arbeit Koreas, ihre Verstärkung und Entwicklung zu einer revolutionären Partei des Zuze-Typs und die Führung des Parteiaufbaus hoch. Weiter wurde hervorgehoben, unter dem Banner der Souveränität, des Songun und des Sozialismus würde die Partei der Arbeit Koreas beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates und bei der Wiedervereinigung des Vaterlandes sicher den Sieg erringen. Die kubanische Zeitung Granma berichtete jüngst darüber, dass in der TVRK der 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas feierlich begangen wurde.